Erstabel und Nebo sind gefallen. Ihre Götterbilder sind für Tiere. Die Bilder waren eine Last. Müde Tiere tragen sie jetzt. Zweiter, die Götterbilder fielen um. Sie konnten nichts retten. Die Bilder gingen selbst in Gefangenschaft. Dritter, hört auf mich, Volk Israel. Ich habe euch getragen. Ich trug euch von Geburt an. Vierter, ich bin immer derselbe Gott. Ich trage euch bis ins Alter. Ich habe es getan. Ich werde euch tragen und retten. Fünfter, mit wem wollt ihr mich vergleichen? Wer ist wie ich? Sechster, die Menschen nehmen Gold und Silber. Sie bezahlen einen Handwerker. Er macht einen Gott daraus. Dann knien sie nieder und beten ihn an. Siebter, sie tragen den Gott auf der Schulter. Sie stellen ihn hin. Er steht dort und bewegt sich nicht. Wenn jemand ruft, antwortet er nicht. Er kann nicht helfen. Achter, denkt daran und versteht es gut. Denkt darüber nach, ihr, die ihr euch abwendet. Neunter, denkt an die alte Zeit. Ich bin Gott, es gibt keinen anderen. Niemand ist wie ich. Zehnter, ich sage das Ende vom Anfang. Ich sage, was noch nicht geschieht. Ich sage, mein Plan wird wahr. Ich mache alles, was ich will. Elfter, ich rufe einen Vogel aus dem Osten. Ich rufe einen Mann aus einem fernen Land. Ich habe es gesagt, und es wird geschehen. Ich habe es geplant, und ich werde es tun. Zwölfter, hört auf mich, ihr Sturköpfe. Ihr seid weit weg von dem, was richtig ist. Dreizehnter, ich bringe mein Recht nah. Es ist nicht mehr weit. Meine Hilfe kommt schnell. Ich gebe Hilfe in Zion. Ich gebe Israel meine Ehre.